Neuntes Kapitel: Pulver und Waffen. Die Hispaniola lag ein ziemliches Stück draußen, und wir kamen unter dem Bugspriet und hinter dem Heck so manches anderen Schiffes vorbei. Manchmal berührte der Kiel unseres Bootes ihre Ankertaue, und manchmal fuhren wir unter solchen durch. Schließlich aber lagen wir neben dem Schoner und wurden, als wir an Bord kamen, vom Steuermann, Herrn Arrow, empfangen und begrüßt, einem braun gebrannten alten Schiffer mit Ringen in den Ohren und mit einem schielenden Auge. Der Squire und er waren offenbar gute Freunde. Ich bemerkte jedoch bald, dass zwischen Herrn Trelawney und dem Kapitän nicht das gleiche Verhältnis bestand. Der Kapitän war ein Mann mit scharfem Blick, der mit allem an Bord unzufrieden zu sein schien, was er uns übrigens bald selber sagen sollte, denn wir waren kaum in die Kajüte hinuntergegangen, so folgte uns ein Matrose und sagte: »Captain Smollett, Herr, wünscht mit Ihnen zu sprechen.« »Ich stehe dem Kapitän stets zu Diensten, lasst ihn hereinkommen«, sagte der Squire. Der Kapitän, der seinem Boten gefolgt war, trat sofort ein und machte die Tür hinter sich zu. »Nun, Captain Smollett, was haben Sie zu sagen? Es ist doch alles in Ordnung, hoffe ich. Alles schiffsgemäß und seefertig?« »Tja, tja, Herr«, sagte der Kapitän. »Ich glaube, es ist wohl besser, wenn ich ganz offen spreche, selbst auf die Gefahr hin, dass Sie mir das übel nehmen. Mir gefällt diese Kreuzerfahrt nicht, mir gefallen die Leute nicht und mir gefällt mein Steuermann nicht. Das ist es, kurz und bündig.« »Vielleicht, Herr, gefällt Ihnen auch das Schiff nicht?« fragte der Squire, sehr ärgerlich, wie ich sehen konnte. »Darüber kann ich nichts sagen, Herr, denn ich habe den Schoner noch nicht versucht«, sagte der Kapitän. »Er scheint ein schneidiges Schiff zu sein, mehr kann ich nicht sagen.« »Vielleicht, Herr, gefällt Ihnen auch Ihr Auftraggeber nicht«, sagte der Squire. Aber hier griff Dr. Livesey ein und sagte: »Halt mal, halt. Solche Fragen haben weiter keinen Zweck, als dass sie Unfrieden stiften. Der Kapitän hat entweder zu viel oder zu wenig gesagt, und ich muss ihm erklären, dass ich von ihm Näheres über den Sinn seiner Worte zu hören wünsche. Sie sagen, diese Kreuzerfahrt gefällt Ihnen nicht. Nun, warum denn nicht?« »Ich war, Herr, wie wir das nennen, auf versiegelte Order angenommen. Ich sollte für diesen Herrn das Schiff fahren, wohin er mir befehlen würde. Schön und gut. Aber jetzt finde ich, dass jedermann vor dem Mast mehr davon weiß als ich selber. Das nenne ich nicht anständig. Nun, tun Sie das?« »Nein«, sagte Dr. Livesey, »das finde ich auch nicht.« »So, dann erfahre ich, dass wir auf Schatzsuche gehen. Das heißt, ich erfahre das von meinen eigenen Leuten.« »Nun, Schatzsuchen ist ein kitzliges Geschäft. Fahrten hinter Schätzen her gefallen mir überhaupt nicht, am wenigsten aber, wenn sie geheim gehalten werden und wenn, entschuldigen Sie, Herr Trelawney, das Geheimnis schon dem Papagei erzählt worden ist.« »Silvers Papagei?« fragte der Squire. »Es ist so eine Redensart«, sagte der Kapitän. »Ich will damit sagen, es wird darüber geplappert. Und ich bin der Meinung, von Ihnen, meine Herren, weiß keiner, worum es geht. Aber ich will Ihnen sagen, was ich davon denke. Es geht um Leben und Tod, und zwar scharf auf der Kante.« »Das ist alles klar und, wie ich glaube, vollkommen richtig«, antwortete Dr. Livesey. »Wir nehmen das Wagnis auf uns, aber wir sind nicht so unwissend, wie Sie von uns glauben. Zweitens sagten Sie, die Mannschaft gefällt Ihnen nicht. Sind es keine guten Seeleute?« »Sie gefallen mir nicht, Herr«, antwortete der Kapitän. »Und ich bin der Meinung, eigentlich hätte ich meine eigenen Leute mir selber aussuchen sollen.« »Vielleicht haben Sie da recht«, erwiderte der Doktor. »Vielleicht hätte mein Freund Sie hinzuziehen sollen, aber wenn er Ihnen dabei überhaupt zu nahe getreten ist, so ist das ohne Absicht geschehen. Drittens, Herr Arrow gefällt Ihnen nicht?« »Nein, Herr, ich glaube, er ist kein guter Seemann, aber er lässt sich der Mannschaft gegenüber zu sehr gehen, um ein guter Offizier sein zu können. Ein Steuermann sollte sich für sich halten, sollte nicht mit den Leuten vor dem Mast trinken.«